bin ich ja, des Lust, ich heiß ob das da, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich auf Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lust. Ich heiß ob das Land, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich fing sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Ich lief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.